Senk dein Kopf, wenn du mich nachts auf deinen Straßen siehst, weil ich nachts meine Nasen zieh und dann aggressiv bin. Ich wollte mein Leben zum Positiven wenden, doch hab gesehen, dass im System die Drogen nichts verändern. Ich höre täglich Stimmen, die mir ins Gedächtnis reden, verkorkste Menschenseelen für ein gerechtes Leben. Was bleibt mir übrig außer Vers und Part schreiben? Für dieses Leben brauchst du Nerven wie Drahtseile. Für das System sind unsere Herzen nur Dartscheiben. Was haben Menschen noch für wahre Werte? Gar keine. Wie kann ich Leid verpacken? Für Politiker ist die Wahrheit eine heikle Sache und ich ein scheiß Kanacke. Dieses ewige Gerede macht mich zum Nervenbündel. Guck, wie das elende Leben mal unsere Herzen plündert, weil die täglichen Geschehnisse all die Schmerzen füttern. Oh Gott, mein schäbiges Wesen wird langsam schwer behindert. Tja, Rapper-Logik. Für euch ist das ein schlechtes Omen, denn meine Birne ist Straßenmechatronik. Auch wenn's unvernünftig ist, ich bin ein schlechtes Vorbild. Ich brüll Bishi Kurdistani und tausende Kurden brüllen mit Rebel. Warum ist es für uns beide so schwer? Wir teilen den Schmerz. Gemeinsam sind wir Eisen und Erz. Warum schwer? Ja, weil jeder verlorene Tag uns die Herzen raubte. Und dieses Leben hier ist barfuß auf Scherben los. Stopp, stopp, stopp. Wir gehen keinen Schritt weiter, denn wir stehen schon vor dem Abgrund. Verlieren die Haftung. Gebt bloß auf eure verlorenen Seelen Acht, Jungs. Und teilt euren verdammten Schmerz mit uns, wenn euch der Hass bumst, bumst. Senk dein Kopf, wenn du mich nachts in deiner Gosse triffst. Kopf gefickt, ob ich die Fassung bewahre, hoffentlich. Ich seh nur Wände, die mich einengen. Kämpf für bisschen Kleingeld. Mein Leben in den Händen von einer Scheißwelt. Hier herrscht ne explosive Ghetto-Krise. Jeder sieht's, negativ in Erscheinung getreten. Aber c'est la vie, wir werden dumm gehalten, damit wir unten bleiben. Und zum Gleichen werden wir behandelt, so wie Hundescheiße. Korruptierte Politik an der Macht und keiner sagt es eigenartig. Tief im Innern sind noch die meisten Nazis. Zukunft ohne Sinn, Mann, denn die Wut macht uns behindert. Sieht so aus, als wird jemand probieren, das Gute zu verhindern. Erwachsene versagen und die Jugend wird noch schlimmer. Wir dealen hier mit Drogen und dann Blut an unseren Fingern. Ob Kurden oder Perser, Libanesen oder Deutsche, jeder dreht hier krumme Dinger, denn wir leben nur für heute. Und jeder denkt dasselbe in einer Gegend voller Träume. Dieser Staat ist unser Feind und hat Verträge mit dem Teufel. Doch ich kämpfe und bleibe auf meinem Weg. Das ist Ghetto Soul, pump dir die Zeilen durch deine Venen, Bruder. Warum ist es für uns beide so schwer? Wir teilen den Schmerz. Gemeinsam sind wir Eisen und Erz. Warum schwer? Ja, weil jeder verlorene Tag uns die Herzen raubte. Und dieses Leben hier ist barfuß auf Scherben los. Stopp, stopp, stopp. Wir gehen keinen Schritt weiter, denn wir stehen schon vor dem Abgrund. Verlieren die Haftung. Gebt bloß auf eure verlorenen Seelen Acht, Jungs. Und teilt euren verdammten Schmerz mit uns, wenn euch der Hass bumst, bumst, bumst. Schwer, wir teilen den Schmerz. Gemeinsam sind wir Eisen und Erz. Warum schwer? Ja, weil jeder verlorene